Kannst du es einfach konkret machen? Nee, weil wir das erste langsame Lied noch nicht haben, aber das zweite, das darin reingemorpht wird, schon. Welches wäre das? What's up? Brauchst dich da nicht schämen. Ich schäme mich da überhaupt nicht drauf. Also wir waren ja auf der Hochzeit von meinem Cousin vor ein, zwei Monaten. Ja. Und da haben die echt den Eröffnungstanz zu einer Remix-Version von Pirates of the Caribbean. Also so schön. Also da wäre ich direkt gegangen, glaube ich. Und da musst du dir vorstellen, die Bianca ist eine ganz zierliche, dünne, kleines Mädchen, hübsches Mädchen. Und mein Cousin Kevin ist ein dicker, ganz, ganz dicker Mensch. Schön. Und die haben dann auch so engagiert. Und ja, der hat die rumgeworfen. Da habe ich mir gedacht, nee, wir brauchen ein bisschen Swag. Und wir wissen das erste Lied noch nicht, aber das soll dann hier rein gemorpht werden. Also das noch nicht, das kommt weg. Das alles weg. Ja. Und da dann rein und dann denken alle, oh, die haben den Swag gefressen. Ja, also du meinst so ein typischer Übergang soll genau da entstehen. Einen typischen. Keine Remix-Version, sondern Nein. Ein typischer Übergang. Genau. Das ist halt entscheidend. Dass du dann in diesem emotionalen Moment weinst. Dann nochmal ins Mikrofon rufst, Remix! Ja. Oder Darkscheid am Anfang. Wen? Welche Darkscheide? Darkscheide nicht, sondern Darkscheid. Darkscheid, ja, das kannst du auch machen. Darkscheid. Ja. Und dann immer dann noch Ficky. Das hat doch auch immer der Dicke gemacht, der dicke Rapper aus den USA. Du, es kommen so viele Kasachen, da habe ich gar keine Bedenken, dass du dann nicht noch an Ort und Stelle entsorgt wirst. Oh, da freue ich mich. Endlich mal, sag ich mal, potente Gegner beim Wettsaufen. Ich war um 14 Uhr, letzten Samstag war ich schon auf Sendung. Sind die aufgewacht erst, oder? Das ist dann erst aufgehört. da saß der Edmund, heißt der Spitzentyp, der Onkel von Lilly, der Bruder von ihrem Vater. Da saß mir gegenüber, der ist so. Das habe ich schon einen Schreck gekriegt. Das habe ich gerade echt einen Schreck gekriegt, dass du sowas sagst wie der Bruder von ihr, der Onkel von ihr und der Bruder von ihr. Ja, ja. Hab schon angefangen zu knobeln, wie das möglich ist. Ja. Sehr gleich, ja. Und da habe ich gesagt, also ich habe dann mein kurzes Gläschen habe ich auf den Kopf gestellt, weil ich nicht mehr konnte. Und dann haben die beiden mich getrollt, Lillys Vater und der Bruder. Und haben dann so eine Sinuskurve gemacht, so eine ansteigend, so wie bei mir der Alkoholkonsum ist. Und der geht bei mir halt gerade runter. Und dann hat der Edmund da ganz trocken gesagt, ach, das hat er dann auch noch zum Schluss. Das hat Lilly, glaube ich, noch gar nicht gehört. Als ich mich dann verpisst habe, hat er zu mir gesagt, Chris, ich hab mich angehauen. So schnell wird das dir kein Kasache, hat er gesagt, mit der Saufmentalität. Also, ich kann dir sagen, da bekommst du World-Class-Competitors. Ja, allein deswegen bin ich natürlich dabei, wenn ihr dann 2027 heiratet. Ja, genau. Man kann natürlich nicht früh genug anfangen mit der Planung, Chris. Richtig. Chris, aber jetzt mal Spaß beiseite. Geht schon los eigentlich, oder was? Ja, geht schon los. Spaß beiseite jetzt mal. Also der Grund, warum ich dich heute so angeschrieben habe, ob wir nicht mal wieder senden sollen, ist natürlich, der liegt auf der Hand. Ja. Die Welt ist ja eine völlig andere. Welt ist eine völlig andere. Es hat sich alles verändert. Ich weiß, ich saß wirklich den ganzen Tag vorm Fernseher und habe auch echt so eine kleine Depression bekommen, weil es einfach so traurig war. Und ich wusste nicht mehr ein noch aus. Ich denke mal, für dich war es noch viel schlimmer, weil du warst ja mehr oder weniger viel näher dran an der ganzen Sache. Ronda Rousey hat verloren. Ja. Wie hast du das verkraftet? So, jetzt muss ich dir mal was sagen. Ich habe die letzten drei Ronda Rousey Fights mit meiner Freundin geguckt Was im Prinzip gar kein Thema ist, weil sie ja immer in der Regel nur 35 Sekunden gehen. Und sie eigentlich auch in den 35 Sekunden komplett geistig abschaltet. Aber ich habe den Kampf verfolgt. Ich habe den... Also, fangen wir mal vorne an, Ricky. Fangen wir mal vorne an. Das Erste, was ich mir schon eingeredet habe, das habe ich auch dem kleinen Mädchen gesagt, die Holly Holm, die wirkte viel griffiger. Die ist sah das, die ist sehr, sehr, sehr durchtrainiert aus. Ist hin und her gerannt. Und Ronda kam ins Octagon, so business as usual. Da habe ich mir gedacht... Na, ein bisschen griffiger darfst du sein. Sie wirkte ein bisschen schmollig, ein bisschen, als wenn sie keinen Bock hätte. Ich kann dir gleich was sagen zu der Sache, die du beobachtet hast. Ja? Das ist eben nicht nur, dass sie griffiger war, ja? Sondern was nicht Ronda Rousey, sondern Holly Holm da gemacht hat, war, sie hat genau die Schrittfolgen immer wiederholt, die sie auch im Kampf gezeigt hat. Für uns als Laien sah es zunächst so aus, als ob sie einfach nur hin und her latscht. Nee, ich habe vor dem Kampf gesagt, das sind die Schrittfolgen. Das waren die Schrittfolgen. Warum weiß ich das, sagst du jetzt, ja? Ich habe mir diesen Kampf unzählig... komm, hol rein. Ja? Willst du es mir mal vorlesen? Kannst du ja mal fragen. Kannst du... Ja? Oh, meine Tochter liest. Ja, jetzt, soweit ist es schon. Dann können wir ihr beiden mal ein Buch schenken. Die Bibel. Also, wusstest du, dass in der Bibel 9-mal das Wort Einhorn vorkommt? Das wusste ich nicht. Ist auch nicht, das ändert für mich alles. Ist auch gelogen gewesen. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte jetzt gerade, also das wäre jetzt für mich im Endeffekt, da hätte ich gebrochen mit der Religion. Ich bin jetzt, ja, sehr, sehr gläubig. Jetzt erzähl mal, Ricky, jetzt, woher weißt du das denn mit den Schriftzeugen? Pass mal auf. Also erstens mal habe ich mir wirklich jeden noch so kleinen Fetzen im Internet durchgelesen, weil dieser Kampf mich wirklich weggehauen hat. Und ich habe den Kampf gestern 70 Minuten lang angeguckt. Immer wiederholt. Ich habe den Kampf seit Sonntag. Also ich gucke ihn jeden Tag, ich glaube mindestens zweimal. Ich weiß nicht warum, ich bin einfach nur fasziniert. Und dann höre ich wieder, was in irgendeinem Podcast von irgendeinem Typen, der sich wahnsinnig gut auskennt. Und dann möchte ich angucken, was er damit meint. Und mittlerweile habe ich den Kampf wirklich für mich komplett auseinandergenommen und kann dir an der Stelle sagen, Ronda Rousey hat verloren. Ach so, ich dachte, du wolltest mir jetzt sagen, dass MMA fake ist. Weil es sind schon die ganzen Schritte. So wie bei 90er-Jahre-Promos, wo der andere Partner bei der WWE dann immer schon so mitgesprochen hat. Weißt du, was der andere sagt? Kennst du noch diese Szenen so? Ich kann mich dunkel erinnern. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber es gab so Szenen. Oder auch eine tolle Szene. Wer war denn das noch? Da hat er gesagt, nee, das machen wir noch mal. Und dann hat Mean Gene Okerlund gesagt, we're live on air. Ah, nee, das kann ich nicht. Ich gucke kein Wrestling mehr. Aber pass mal auf. Ja. Hab vergessen, was ich sagen wollte. Das ist richtig. Dann erzähl mal weiter von deiner Ronda Rousey Nacht oder von deinem Morgen. Zu Beginn, das wirkte auf mich alles sehr, sehr komisch. Sie wirkte sehr von sich eingenommen und sehr entschlossen. Also sehr entschlossen gar nicht, aber sie geht da rein, hatte sie das anscheinend das Gefühl und knallt die Alte weg. So, das war ja demnach nicht der Fall. Es war schon, im Nachhinein ist natürlich doof gelaufen, dass sie nicht Touch Glass gemacht hat, weil dann ist sie natürlich schon im Nachhinein, jetzt wo sie richtig auf die Fresse gekriegt hat, die blöde Kuh hoch 10. Im Nachhinein muss man sagen, ist alles schief gelaufen, was sie im Vorfeld gemacht hat. Was war denn ihr Gameplan? Ihr Gameplan ist im Endeffekt immer der gleiche. Das ist ja das große Problem, dass ich mit vielen Podcasts habe, also unter anderem auch deutsche, die ich mir zu dem Thema angehört habe. Es gibt deutsche MMA-Casts? Es gibt einen. Und dieses Ding mit, da muss man halt mal die Gameplans switchen oder so, das ist dummes Gelaber. Du kannst nicht einfach mal so einen Gameplan switchen. Das geht nicht. Das ist, du trainierst auf eine bestimmte Fähigkeit hin oder auf eine Schwäche, die du bei Holly Holm ausgemacht hast und gleichzeitig, was würdest du jetzt umstellen bei Ronda Rousey, die alle ihre Kämpfe in Rekordzeit beendet hat? Richtig. Ronda Rouseys Kampfstil ist nach vorne marschieren und das bedeutet nicht einfach nur marschieren, sondern sie versucht zu clinchen und versucht dann entweder mit guten Treffern ihre Gegnerin auszunocken oder zu Boden zu bekommen mit ihren Judo-Würfen. Ich unterstelle Ronda Rousey aber, nachdem es in den ersten 1, 2, 3 Minuten nun gar nicht so gut lief und sie auch schon wirklich Dinger kassiert hat, dass sie so smart ist und sich denkt, was mache ich mal denn jetzt so? Jetzt muss ich mal irgendwie was ändern. Und sie hat auch wenig Takedown-Versuche, ja, Takedowns machen. Takedowns. Hat ganz viele Takedown-Versuche gemacht. Nee, das waren doch nicht ganz viele. Doch, viele waren pass das? Auf. Vier, fünf. Pass auf, Ronda Rouseys Takedown-Versuche beginnen nicht beim Wurf. Okay, Ronda Rouseys Takedown-Versuche beginnen in dem Moment, wo sie nah an ihre Gegnerin ran will. Ja. Und das hat sie nicht geschafft. Aber das jetzt, ich kann jetzt schlau rausschwätzen, weil ich halt das ganze Ding mir 1000 Mal angeguckt habe und mir 500 Mal hab analysieren lassen. Und jetzt kapiere ich viele Dinge auch viel besser. Weil natürlich saß ich auch vorm Fernseher, ich stand vorm Fernseher und hab mir gedacht, ey, du musst doch jetzt hier mal irgendwie dir was Neues einfallen lassen. Das geht, aber das geht nicht so einfach. Du kannst nicht einfach was komplett ändern. Weil was sollte sie machen? Sie hat im Endeffekt, wenn man das jetzt im Nachhinein betrachtet, nur eine Möglichkeit, Holly Holm zu besiegen, und das ist durch Submission und möglicherweise dann auf dem Boden. Sie wird sie nicht outboxen sozusagen. Genau, ich dachte, du sagst jetzt, sie hat nur eine Chance, eine Möglichkeit, diesen Kampf noch zu gewinnen, das ist mit dem Lucky Punch, denn der war niemals in Reichweite, niemals, da war sie himmelweit von entfernt. Weißt du, woran mich diese ganze Show erinnert hat, dieser ganze Kampf? Es war von Holly Holm der perfekte Kampf, perfektes Footwork, perfekte Strikes und dieser Kick natürlich. 100% hat mich an wen erinnert, an welchen Kampf, du kannst es mir bestimmt sagen. DJ Dillashaw gegen Henry Rowe. Das war ganz genau. Ja. Da haben wir doch, weißt du noch, wie wir darüber geredet haben, da hat DJ Dillashaw ein Footwork gezeigt und alles gezeigt in Perfektion. Und das hat Holly Holm gemacht. Jetzt die Frage an dich, du hast ja bestimmt mehrere Kämpfe von ihr gesehen. Kannst du das jetzt durchziehen? Weil ich habe mal einen Kampf von ihr gesehen, da hat sie zwar gewonnen, aber mit Hängen und Würgen. Ja, das kommt natürlich auch immer wieder auf den Gegner drauf an. Das ist halt das, was ganz heißt, kommt auf den Gegner drauf an? So ja, pass auf, ich sag dir warum. Du hast wahrscheinlich den Raquel Pennington-Kampf damals gesehen. Das war ihre bislang schwächste. Ne? Raquel Pennington? Die ist total geil, die ist Lesbe auch. Welche meine ich denn? Weiß ich nicht. Die andere, gegen die sie Raquel gekämpft Pennington hat, ist doch auch nicht geil. So schlecht. Ja, pass mal auf. Und das Ding ist halt, du hast gegen Holly Holm wahrscheinlich eine gute Chance, wenn du mit ihr, sag ich mal, so ein bisschen wrestlen kannst. Ja, also wenn du halt, das ist das Nächste. Ronda Rousey ist halt keine klassische Wrestlerin, sondern eine Judo-Kämpferin, weißt du ja. Und ja, im Holly Endeffekt, Holm. Nee, Ronda Rousey. Hast und du im Holly Endeffekt, Holm gesagt? Kann auch sein, dass ich mich, warte mal, jetzt kommt wieder jemand. Hallo. Ach, wolltest du mich erschrecken? Hier geht's ja heute zu, wie auf dem Bauernhof. Ich meine Ronda Rousey, die ist natürlich eine Judo-Kämpferin und kann zum Beispiel keine Double-Leg-Takedowns zeigen und keine Single-Leg-Takedowns für alle, die jetzt sich denken, was ist das denn? Das ist praktisch, du shootest, du gehst direkt auf beide Beine und versuchst deinen Gegner auszuhebeln. Ja. Das machen halt Wrestler, die setzen da DC zum Beispiel macht das Ganze. Ja, genau, die setzen dann halt da ihr Körpergewicht und diverse Hebel ein, das sieht dann schon sehr, sehr gut aus. Das kann aber Ronda Rousey nicht. Und Holly Holm hat einen ganz, ganz einfachen Trick gemacht, der eigentlich, wenn man das im Nachhinein weiß, ist der so simpel, dass man sich wundert, dass da noch keiner vorher draufgekommen ist. Du musst immer versuchen, mit deinen Hüften unterhalb von Rondas Hüfte zu sein. Dann kann sie dich nicht mehr so mit diesem Judo-Wurf aushebeln. Und das sieht man, ich habe dann auch immer wieder Standbilder gemacht. Du meinst diesen Hip-Toss, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, der hat irgendwie so einen japanischen Namen. Ja, ich weiß aber den auch nicht genau. Auf jeden Fall. Das war auch eine schöne Szene, als sie vor einigen Wochen bei Jimmy Fallon war. Da hat sie diesen japanischen Namen gesagt. Nee, da hat sie diesen irgendwas auf Englisch gesagt, wo jeder sich was darunter vorstellen kann. Und dann hat sie aber den Akibono, keine Ahnung, irgendwie so einen japanischen Namen gesagt. Jimmy Fan gesagt, ja klar, das ist ja bekannt, aber den anderen Namen, die kannte ich jetzt. Das fand ich sehr schön. Ja, erzähl. Hast du den Undertaker gesehen bei Jimmy Fan? Nee. Du siehst jedes Mal, wie Holly Holm direkt so ein bisschen in die Hocke geht, also jetzt übertrieben ausgedrückt, und ihre Hüfte unterhalb von Rondas Hüfte bringt. Und das war enorm clever. Jetzt kann man natürlich sagen, im Rückkampf wird Ronda Rousey sich darauf einstellen, aber ich glaube, das wird nicht so leicht werden. Nee, das wird nicht so leicht sein. Ich glaube, dass Ronda Rousey darauf einstellen, wenn Holly Holm dasselbe nochmal macht, bekommt sie ja dennoch keinen Zugriff und im Striken und Kicken wird sie gegen sie verlieren. Ja, naja, das ist halt jetzt die Frage. Sie muss einen Weg finden, wie sie ihre Gegnerin häufiger zu Boden bekommt. Denn du hast gesehen, als sie es dann mal geschafft hat, dann hat sie die Möglichkeit zum Armbar gehabt. Da hat Holly Holm gut reagiert. Auch das hat man gesehen, dass sie das trainiert hat. Und dann hat Ronda zum ersten Mal bei einem Armbar einen leichten Fehler gemacht. Nämlich sie hat, das ist jetzt natürlich schwierig hier so in der Luft zu erklären, sie hat ihren Arm an der falschen Position gehabt. Sonst hätte der Kampf da beendet werden können. Also der war wirklich, auch da, ich habe mir komplett Vara Sahabis Video angeguckt, der den Armbar da auseinandergenommen hat. Und der hat genau erklärt, warum es jetzt nicht geklappt hat. Und im Endeffekt kann man es kurz so umsagen. Es war wirklich nur eine Armposition und ja, wenn's halt, wenn Ronda ihren Arm anders gehalten hätte, also richtig gehalten hätte, wäre der Kampf da wahrscheinlich beendet worden von Ronda Rousey. Also muss Ronda jetzt einen Weg finden im Rückkampf, Holly Holm häufiger zu Boden zu bekommen. Und das ist schwierig, weil du hast was gesagt, was mir auch aufgefallen ist. Es sah jetzt nicht unbedingt so aus, dass Holly Holm Probleme mit Rondas Aggressivität und mit Rondas Stärke hat. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl gehabt, dass Holly Holm stärker war als Ronda Rousey. Mhm. Und das ist das große Problem. Ich meine, wie soll Ronda da rankommen? Ich kann es mir fast gerade nicht vorstellen. Deswegen habe ich ja auch die steile These aufgestellt, Ronda Rousey wird nie wieder Champion werden. Da bleibe ich auch dabei. Das kann gut sein. So, also solange Holly Holm den Titel trägt, glaube ich nicht. Wollte ich gerade sagen, sie wird nie wieder Champion, solange Holly Holm den Titel trägt. Ja. Ja. Ja. Aber Chris, trotzdem, es ist ja noch was, ist noch was anderes passiert. Das interessiert mich natürlich auch. Genau, was war denn in Hannover los? Richtig, ich habe mir Call of Duty 3 geholt. Black Ops 3. Echt? Zum besten Zeitpunkt. Ja. Ey, wirklich, der Typ, dieser Christian Pfifferling oder wie der, hast du den Retweet gelesen von mir? Nee. Ich habe ach so, den von heute? Ja. Ja, habe ich nur die Überschrift gelesen, hat mir gereicht. Ja. Und wobei, ich praktiziere das aber gegen die ISIS. Jetzt musst du den Leuten vielleicht hier noch kurz erklären, was denn da wieder für Schwachsinn verzapft wurde. Was in Hannover passiert ist oder was dieser Typ geschrieben hat? Nee, was dieser Typ geschrieben hat. Wer ist das überhaupt? Das ist ein Mann im Prinzip. Wer ist das, irgendwie ein Lokaljournalist da in Hannover oder kennst du auch nicht? Nein, kenne ich auch nicht. Das ist Christian Pfeiffer heißt der. Ich lese mal kurz mal den Artikel. Der hat natürlich wieder die reißerischen Dinger mit Killerspiele herausgeknallt und hat geschrieben, junge Muslime können durch diese Art von Games stark beeinflusst und radikalisiert werden. Weiter führt das Spielen auch, jetzt kommt's, zur Enthemmung beim Töten. Also. Ja, wie kommt der denn darauf? Ich weiß es nicht. Das ist doch die alte Leier im Prinzip, jetzt aber nur noch auf die aktuelle weltpolitische Lage projiziert. Völliger Quatsch. Ja, das ist natürlich. Es ist durchaus denkbar, dass die Attentäter von Paris vor den Anschlägen virtuell das Töten trainiert haben. Also. Ja, natürlich ist es durchaus denkbar, aber. Aber es ist auch durchaus denkbar, Ricky, dass sie vorher eine Tüte Crunchips gegessen haben und dadurch, das Töten. Das Problem ist, mit diesen Killerspielen, mit der Diskussion über Killerspiele, das Problem ist, dass du die Diskussion nie gewinnen kannst, nein, weil der Gegenüber möchte mit dir nicht diskutieren. Der möchte. Ah, kommst du jetzt zu mir? Ja, mach mal Licht an, bitte. Ja. Das Problem ist halt, weil das Gegenüber möchte die Diskussion, also der möchte keine Diskussion mit dir führen, sondern der möchte sein Argument durchsetzen und er möchte praktisch Recht haben. Er möchte nicht mit dir irgendwie sich auf was verständigen, wenn darum geht's ja eigentlich bei der Diskussion. Er stellt nichts er stellt keine Frage oder so, sondern er macht ja sein Statement klar und so sagt, das ist unabrückbar. Das ist Fakt. Und wir können zwar darüber in Anführungsstrichen diskutieren, aber er ist eigentlich nicht bereit, seine Meinung zu verändern. Das ist das Problem bei der ganzen Sache. Deswegen kannst du da direkt umdrehen und dir deinen Teil denken. Und man muss mittlerweile einfach mal auch darauf hoffen, dass ein normal denkender Mensch, also gerade Eltern, dann nicht da in Panik geraten und die PlayStation bei ihren Kindern aus dem Zimmer nehmen. Denn das ist halt Quatsch. Das ist halt absoluter Bullshit, dass das so Radikalisation führt von diversen Leuten. Was ich als Argument ganz interessant finde, ist, dass die das Ding nutzen, wenn sie Counter-Strike spielen oder Black Ops oder was weiß ich. Das hat ja nichts damit zu tun, dass sie es über das PSN gemacht haben, sondern dass sie einfach nur einen anderen Weg gefunden haben. Es hätte ja auch über Xbox Live oder über ICQ oder sowas. Über ist halt Battle.net. Ich glaube, was das Besondere daran ist, dass die das nutzen und spielen, ich sag jetzt mal Call of Duty, und besprechen dann da ihre Anschlagspläne, weil das halt im Rauschen der diversen anderen Kommandos von anderen Usern untergeht, weil das halt ein gängiges Gespräch ist, dass du jetzt hier den knall ich da, da rennst du dahin. Weißt du, das muss ja nicht einfach nur in so einer öffentlichen Lobby sein. Es kann ja auch einfach sein, dass sie sich da ein Match zusammen gejoint haben und da einfach bequatschen. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jede Lobby, jede millionste Lobby in einem PSN abgecheckt wird und so. Guck dir mal, das ist doch schon wieder so lächerlich, wenn du mal logisch nachdenkst, ja, siehst du da, was weiß ich, Geheimdienste hören uns ab und wissen alles, was wir machen, Facebook kontrolliert uns die ganze Zeit, das hört man ja immer. Ja. Aber die sind offensichtlich, die Geheimdienste, nicht in der Lage, einfach mal so eine scheiß Fick-ISIS-Seite abzuschießen. Da werden ständig ihre verdreckten Videos veröffentlicht und ihre, die haben ein eigenes Journal, das sie da veröffentlichen, ein eigenes PDF, eine eigene PDF-Datei, wo du, das ISIS-Magazin. Dann frage ich mich doch, wieso schafft es kein Geheimdienst, sowas einfach mal auszuschalten, wenn sie angeblich ja so sonst wie jeden ausspionieren können und so, müsste das doch das Leichteste sein. Das verstehe ich nicht. Hast du das von Anonymous mitbekommen? Dass die jetzt da Gas geben wollen? Ich finde es geil. Die haben jetzt schon wohl in den Internetnetzwerken und was wie auch immer im World Wide Web drastisch mehr Schaden angerichtet als jede Behörde von irgendeinem Staat. Das finde ich geil. Ja, ich finde die, es gibt ja auch viele Gegenargumentationen zu diesem Thema, dass es heißt, ja, die behindern damit eigentlich unsere Arbeit. Ja, ja. Das aber sorgt dafür, dass die IS noch mehr in die Darknet-Geschichte abrutschen wird und noch mehr auf Verschlüsselung setzen wird, etc. pp. Der wartet hier schon. Kannst du, und vielleicht dann jetzt einfach mal die Tür zulassen. Ja. Das ist... Ja, es bringt aber auch so ein bisschen die Brisanz aus diesem Thema. Ich finde, so eine kleine Kinderstimme beruhigt da doch. Ja, die sind doch sehr. Ja, also auf jeden Fall diese Diskussion geht praktisch dahin, dass man sagt, wenn ISIS jetzt von Anonymous angegriffen wird, dann werden sie sich noch weiter in die Untiefen des Netzes zurückziehen und das erschwert dann dem CIA die Arbeit. Aber dann denke ich mir so, ihr habt seit Jahren euren Arsch nicht in Bewegung gekriegt und jetzt machen halt die Jungs von Anonymous wenigstens überhaupt mal irgendwas. Und also da bin ich halt auch der Meinung, so wenigstens passiert was. Ja, und ich denke mir halt dann, wenn die das schaffen, dann ich will einfach in einer Welt leben, wo ich davon ausgehen kann, dass ein Geheimdienst dann mindestens genauso gut arbeiten kann. Könnt ihr mal bitte die Tür zumachen? Das gibt's doch nicht hier. Da hat aber am Ende nochmal den Ton flauen lassen. Bei mir wäre das ja ganz anders, wenn ich ein Kind hätte, ne? Das Problem ist, dass meine Tochter, die ist so vernarrt. Was? Was das Tier angeht. Ach so, dieses Thema geht mir tierisch auf die Nüsse, du. Nein. Ja, da will man ja einmal die weltpolitische Lage aufdröseln. Ja. Da ist die eigene Familie, dagegen. Sag ich mal, fast schon der größte Terrorist im eigenen Haus. Fremd im eigenen Haus. Das bin ich. Ja. Ja, also ich befürworte diese Aktionen absolut von Anonymous. Anonymous heißen die jetzt, wa? Anonymous. Animus, wie bei Assassin's Creed heißt es. Anus. Ja. Ja, nee, also das ist gut. Aber dennoch, ich bin immer wieder überrascht, wenn über dieses alles, was jetzt danach so in Gang gekommen ist. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich habe heute einen Podcast gehört, da haben sie speziell diese kleine Stadt in der Stadt in Belgien beleuchtet. Mhm. Und da leben ja nur Moslems, ne? Ja, nee, sind 60% oder so. Ja gut, dann leben da 60% Moslems. Und die sind halt komplett hermetisch abgeriegelt. Nicht mal die Bullen checken da richtig die Lage. Es gibt da so eine, wie bei so einem Ego-Shooter, wo du nicht an eine Stelle sollst, wo du nicht hin, also wo so eine unsichtbare Wand ist. So No-Go-Area. So No-Go-Area, da gehen die Bullen nicht mal rein. Und das ist ja klar, wenn die da unter sich sind, wenn das da immer weiter sich in sich selbst hochschaukelt, dass da irgendwie Scheiße passiert. Und in den Belgiern gibt es ja pro Jahr 3000 Syrien-Rückkehrer. 3000. Jedes Jahr. Und die spreaden dann immer nach ganz Europa. Ich weiß gar nicht, warum Belgien da jetzt so ein Hub ist. Das große Problem ist für mich nicht Molenbeek, ja, in Brüssel. Genau. Das ist für mich nicht das große Problem. Ja. Jetzt zum ersten Mal, Chris, ist jetzt das passiert, was du vorher gesagt hast. Die Katze hier auf dem Tisch. und das große Problem ist für mich... Man muss nur mal kurz sagen, Ricky ist ja der große Zampano bei sich in der Familie und hat natürlich knallhart den Namen Mr. Soprano nicht durchgedrückt. Er heißt Olaf, der Kater. Aber im Internet heißt er Mr. Soprano. Ja. Da besteht er auch drauf. das große Problem ist für mich, dass man also seitens der Alliierten, sage ich jetzt mal, nicht mal auf die Idee kommt, vielleicht die Taktik zu ändern. Wir bombardieren jetzt seit 2001 den Nahen Osten und sorgen für Chaos und es wird alles immer schlimmer. Und die Antwort auf die Anschläge in Paris ist, da schickt man noch mehr Bomben hin. Und ich glaube, dass das das Problem ist, dass du immer mehr den Leuten, ja, also den Leuten, die da unten gegen dich wettern und dich versuchen oder ihre eigenen Leute davon zu überzeugen, dass du der Teufel bist sozusagen, den gibst du ja immer mehr Beweise sozusagen an die Hand, weil ja, die müssen halt auch zwar vor IS fliehen, aber genauso halt auch vor den Bomben jetzt von den Amis und Richtig. Von den Franzosen und alles mögliche. Also ich frage mich halt, ob der Weg, den wir da eingeschlagen haben, mit alles wirklich bis in die Steinzeit bomben, mhm. ob das nicht vielleicht ein Weg ist, den wir jetzt mal überdenken sollten. Was hältst du denn von der Idee, Putin möchte ja jetzt auch unbedingt zu diesen Guten gehören, ne? Also die Franzosen wollen ja unbedingt Putin und Obama jetzt dazu bringen, dass wir da mal auch Bodentruppen reinflacken. Was hältst du davon? Gar nichts. Ich bin mir einfach sicher, dass der Weg, den wir, der da eingeschlagen wurde mit Bombardierung und auch mit, egal, mit Bodentruppen, egal, wenn du da unten weiter Krieg führst, das wird überhaupt nichts lösen. Das wird sich auch nicht beenden lassen, wenn du, sag ich mal, in Syrien gewünschte Verhältnisse schaffst. Weil auch im Irak hat man gedacht, ja, wenn wir hier den Saddam Hussein los sind, dann wird's super. Nee, es wurde alles viel, viel schlimmer, ja. Weil aus diesem Irakkrieg ist halt überhaupt erst ISIS entstanden. Und was soll jetzt entstehen? Weißt du, wenn du jetzt gegen die IS da unten versuchst, einen Krieg zu gewinnen, da kann doch keiner von ausgehen, dass danach alles Friede, Freude, Eierkuchen da unten ist. Da erwarte ich einfach von Philosophen, dass die mal mit Ideen um die Ecke kommen, dass die sich darüber Gedanken machen und versuchen, nicht unbedingt den Militärs, aber der breiten Bevölkerung einfach mal klar zu machen, es gibt noch andere Auswege. Das kann nicht meine Aufgabe sein, darüber nachzudenken, weil ich dafür einfach viel zu doof bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich jetzt hier zwar hinsetzen und irgendeine Scheiße erzählen, die ich mir aus den Fingern sauge, aber ich war noch nie in Syrien, ich war noch nie im Irak. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie das ist mit den Clans, die da miteinander und gegeneinander agieren. Ich weiß nicht, wie die politische Situation zwischen Kurden und Syrer und ach, Aleviten und was weiß ich, was es da alles für verschiedene Ableger des Islam gibt. Das ist alles viel zu komplex für mich, um da eine vernünftige Lösung zu kredenzen sozusagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass dieses Bombardieren seit Jahren gar nichts bringt. Nein, ganz richtig. Im Gegenteil. Aber du musst ja irgendwas machen. Das ist ja wie der Kampf gegen die Drogen. Den kannst du nicht gewinnen, musst ihn aber führen. Das ist genauso wie überall davon gequatscht wird, gerade von den Amerikanern, dass die Taliban besiegt wurden. Vielleicht wurde das Branding Taliban zerstört, aber die Anhänger sind mit Sicherheit jetzt gejoint zu IS oder sonst irgendwohin. Ja, bei diesem Thema, was du auch gerade ansprichst mit Branding, das ist halt auch so eine Sache. Da war halt mal Al-Qaida jahrelang das Thema und jetzt auf einmal heißt es halt IS. Wie das dann jetzt wirklich dann ist, das weiß von uns doch keine Sau. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwelche Geheimdienste wissen. Ich glaube, dass die dann oft einen Überbegriff brauchen, aber letzten Endes ist da bestimmt auch viel, ja, weißt du, dein Feind, nee, wie heißt das nochmal, dieses Sprichwort? Dein Feind ist mein Freund oder unser? Unser Feind, ja. Was ich. Naja. Das hatte ich gestern auf der Arbeit, das Thema. Ob die Behörden, die Geheimdienste Deutschlands so eine gute Arbeit machen, dass noch nichts passiert ist, oder ich mag es fast gar nicht glauben, weil ich eigentlich so die deutschen Behörden und Geheimdienste gefühlt für ziemlich dämlich halte, aber da haben wir dann was ganz Schnuffeliges uns überlegt. Die Deutschen, die müssen bei jedem Clou, den sie haben und so, bei jedem geplanten Attentat immer Glück haben, sodass sie auf irgendwas stoßen, ne? Aber die Terroristen, die brauchen nur einmal Glück. Die versuchen es tausende Male und brauchen nur einmal Glück, um maximalen Schaden anzurichten. Und das war auch in Hannover. War das gestern? Ja, gestern. Am Dienstag. Mir stehen die Uhren still. Merkst du es, Ricky? Ja, die Uhren klar. Stehen Hannover still. Seitdem hast du auch nicht mehr geschlafen, glaube ich. Schon 4 Stunden. Wir schlafen nur noch in 4-Stunden-Intervallen. Einer steht immer Wache. Richtig. Der war absoluter Ausnahmezustand. Ich habe da natürlich mit ein paar geschrieben, die da waren oder die nicht im Stadion waren, die am Stadion waren. Mein Chef unter anderem war am Stadion. Und warte mal, jetzt muss ich mal kurz hier so mal ein bisschen schön muckelig hinsetzen. Und es war wirklich radikal Ausnahmezustand. Hast du das bei Sky Sport News mitbekommen, wo sie den Christopher Nymberopoulos da so weggezerrt haben? als da hast du richtig gemerkt, da wollen die Sicherheitskräfte der HDI-Arena mal richtig zeigen, wir sind hier irgendwie richtig taffe Burschen. Das war so affig und peinlich. Das war das Erste, wo ich mir dachte, oh Gott, das ist so übertrieben. Das andere war, sämtliche U-Bahn-Stationen sowie 11 Bahnsteige am Hannover Hauptbahnhof waren gesperrt. Die haben wirklich abgeriegelt. Die haben da Gitter vorgemacht und hermetisch. Aber du weißt, warum. Weil sie da ein Paket mit einer Bombenattrappe gefunden haben. Genau, am Hauptbahnhof. Ja. In einem Zug, der wohl im Hauptbahnhof stand. Am Hauptbahnhof, aber auch U-Bahn-Stationen wurden abgesperrt. Da kann ich Da muss ich gleich intervenieren, Chris. Stau gab's keinen. Nee, Stau gab's keinen. Hat aber dann geregnet. Das war meine Lieblingsmoderation. Ja. Also ich habe mir, normal mache ich das ja nicht. Ich gucke mir zwar Länderspiele an, aber diesmal habe ich mir gedacht, ach komm, lass Sky Sport News HD laufen, da wird die ganze Zeit drüber berichtet. Und ja, einfach so Grundrauschen. Und dann ging das auf einmal los. Ja, Spiel wurde abgesagt. Wir wissen jetzt auch nicht, was los ist. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist Sky Sport News HD jetzt nicht der Sender, der mich adäquat über eine Gefahrenlage in Deutschland informieren kann. Schalte ich einfach mal zu unseren Nachrichtensendern um, sprich NTV, N24. Ja. Und nach 10 Minuten war mir schon klar, okay, das ist ein Fiasko, also, aber man kann nicht mehr weggucken. So. Unser Workflow oder unsere Situation, in die wir dann hatten, wir haben so eine relativ große WhatsApp-Gruppe, mit der haben wir dann immer hin und her geschrieben und da haben dann immer die Leute die ganzen Sender abgecheckt. Lilly und ich waren bei der BBC zugange, dann noch ein anderes Mädel, die war dann bei CNN und die meisten waren wirklich bei N24 und NTV, wo ich mir denke, das ist nicht wirklich so die legiteste Art und Weise. Ja, aber CNN und Situation BBC haben ja auch nicht so ausführlich berichtet. Die zweitbeste Quelle, die mittendrin war im Herd, das war SSN. Ohne Scheiße. BBC und SSN, die waren mittendrin. Also ich hab auch die ausländischen Kanäle mal durchgeschaltet, die Newsender. Und immer wenn ich da war, dann war das nur so eine Randnotiz. Zu Beginn, ja. Dann später war es Fulltime. Da war sogar eine von der BBC an der HDI-Arena. Das ist ja Wahnsinn, was da passiert ist. Ja, aber um was es mir eigentlich ging, ist es ja im Endeffekt nicht zu berichten gewesen. Ja, also keiner wusste was. Ja. Und dann gab es ja immer die Schalten zu den Reportern vor Ort. Und da habe ich mir gedacht, das kann einfach keiner ernst meinen. Das ist Satire oder sonst irgendwas, was die hier abziehen. Weil die halt wirklich dastehen, ja, wir schalten jetzt zu unserem Reporter vor Ort. Christopher, wie sieht's denn aus? Also ich sehe, die Leute verlassen das Stadion und da hinten stehen auch Fahrzeuge mit Blaulicht. Wenn jetzt der Kameramann mal rüber... Jetzt haben sie das Blaulicht ausgemacht. Ja, genau. Es ist kein Blaulicht mehr an. Christopher, wie sieht's denn sonst in Hannover aus? Ja, also der Hauptbahnhof ist teilweise gesperrt und Stau ist aber keiner. Ja. Da denke ich mir, Alter, was erzählst du jetzt gleich? Dann liest du jetzt doch gleich deinen Einkaufszettel vor oder was? Also das gibt's doch gar nicht, dass man da nicht auf die Idee kommt zu sagen, okay, wir wissen gerade nichts. Tatsächlich interessant wurde es aber, als dann diese Einblendung bei SSN kam, die ja dann immer die Pressemitteilung so just in time vorgelesen haben, dass es eine konkrete Terrorgefahr gibt. Und da habe ich mir gedacht, das habe ich so jetzt noch nicht gehört. Also werden sie da wohl wirklich einen Oschi gefunden haben oder was? Irgendwie so ein Syrer, der sich doch da schon ein paar Mal an Torpfosten gebunden hat oder so. Fasching, Braunschweig, dann war das doch vor 3 Jahren oder so, wo sich der Idiot von... Ja, aber es ist jetzt Hannover und ich wohne in Hannover. Deswegen. Da musst du auch mal an Deutschland denken und nicht einfach nur so lokal. Du bist ja echt, du bist ja wirklich so ein Patriot, was Langhagen angeht, das weiß ich. Aber da musst du auch mal an die komplette Bevölkerung denken. So, aber jetzt pass auf, das hat man doch auch, als dieser Typ da vor diesem komischen Teppich mal saß, der mit den Flusen da an den Seiten. Ja. Ich sehe das wirklich so, diese ganze Aktion, die da ablief, die ist so schädlich für, wenn wirklich mal was wäre. Genau. Weil, und auch die Aussage von de Maizière, ja, also wenn ich Ihnen das sagen würde, liebe Bevölkerung, ja, dann bricht Panik aus. Das war, also, da fällt mir nichts mehr dazu. Nein. Diese Pressekonferenz ist das Abartigste, was ich je gesehen habe. Und also, dann dieser Hammel da immer noch vorneweg, der so bedeutungsschwanger dann getan hat. Bist du möglich oder was? Nee, schon der de Maizière. Mein Name ist Hase, ich weiß von nix. Ja. Der Vogel sitzt dann da und tut dann so, als wäre jetzt hier gerade sonst irgendwas am Laufen. Möglicherweise war es das auch, aber dann kannst du halt dich nicht hinsetzen und sagen, aber das kann ich nicht sagen. Also beim besten Willen, dann müssen sie mir jetzt mal vertrauen. Dann denke ich mir so, hallo? So schürst du Unruhe in der Bevölkerung. Dann sag doch gar nichts. Ja. Dann sag doch einfach nichts. Vor allen Dingen, warum muss es denn gleich nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde eine Pressekonferenz geben? Mit der Begründung wohl, ja, wir verschieben mal die Geschichte ganz kurz, weil es könnte ja was passieren und es wäre dann doof, noch eine zweite Pressekonferenz daher zu schieben. Ja, aber das gibt's doch überhaupt nicht. Natürlich gibt's das nicht. Und dann zwei Tage später sich hinzustellen und zu sagen, also wir haben niemanden verhaftet und es gab auch keinen Sprengstoff irgendwo. Genau. Das gibt's doch gar nicht. Spätestens dann würde ich mich erst recht hinstellen und sagen, das war und das, der hat das erzählt, würde ich sagen. Der Wichser hat das erzählt, weil das kann ja dann nur ein Troll gewesen sein. Ja. Also wenn überhaupt, das ist eben das Problem. Wenn sowas irgendwann nochmal der Fall wäre, würde ich das direkt in Frage stellen. Das ist richtig. Wie mit der Schweinegrippe. Ja. Genau das Gleiche. Würde ich erstmal denken, ja, halt mal die Fresse. Ja. Kein Kaffee trinken. Ja, also ich war wirklich, ja, es war aber schon, ich fand dann, hast du das Helge Schneider Video gesehen? Habe ich mir angeguckt. Ja. Fand ich gut. Ja, mir war, ich bin dann so, das klingt jetzt komisch, aber ich bin dann irgendwann so terrormüde, weißt du, weil das wird dann so übertrieben. Ja, in irgendwo in einem kleinen Kleckewitz hat einer einen Typen erschossen, Polizei prüft terroristischen Hintergrund oder so. Dann denke ich mir so, ja, Alter, jetzt bleibt doch mal alle bitte auf dem Teppich, ey. Weißt du, das ist, die erzählen immer, ja, wir lassen uns nicht unterkriegen, unsere Freiheit verteidigen wir hier und so. Und das, was alles jetzt darum herum passiert, das ist genau das, was eigentlich keiner will. Nämlich, dass sich die ganze Welt verrückt macht und wegen jedem liegen gelassenen Paket direkt in die Hose scheißt. Ja, das wird aber auch geschürt von der Presse und von den Medien, weil das natürlich ein super geiles, attraktives Thema momentan ist. Und nicht ohne Grund sind die unter den Top 5 Apps, glaube ich, gerade im App Store, NTV und N24. Ja, und seitdem logisch. Ich iOS-User bin, seit 6000 Jahren, war das noch nie der Fall. Und jetzt auf einmal scheint wohl die weltpolitische Lage für den Mainstream langsam attraktiv zu werden. Und jetzt, Ricky, kommt das, wofür wir beide ja bekannt sind. Sobald irgendwas in den Mainstream kommt, ist es für uns unattraktiv. Ja, das ist, natürlich ist es der Fall. Ja. Nee, aber ich würde ja verstehen, wenn man ununterbrochen darüber berichtet, wenn es ununterbrochen etwas zu berichten gibt. Ja. Aber es gibt nichts zu berichten. Das ist mein Problem. Die stellen sich immer hin und machen aus oder versuchen aus nichts eine Nachricht zu machen. Und das erträgt man nicht. Ich gucke schon gar kein NTV und N24 mehr seit Dienstagabend. Oder ich gucke wirklich nur noch Tagesschau und Tagesthemen, das reicht. Natürlich auf Twitter kriegst du das ein oder andere mit und das ist wirklich jetzt mir viel zu viel und es wird auch teilweise viel zu sehr aufgebauscht. Man hat das Gefühl, dass dieses Paris-Ding ja schon Monate zurückliegt. Keiner spricht im Endeffekt noch, wie das überhaupt möglich war, dass jemand. Ja, es wurde nochmal gestopft, als dieses Saint-Denis-Ding war. Als sie jetzt da den Affen da erledigt haben. Ja, hat die Frau den Hund getötet, oder? Die dumme Sau. Wer hat einen Hund getötet? Da hat doch diese eine hat sich hier in die Luft gejagt. Ja. Und dabei ist der Bombenspürhund gestorben. Und das gibt es ja nicht. Ja. Lassie will uns was sagen. Ja, war zu spät. Ja, nee, also das ist für mich ich dachte, alles sehr, sehr. Du holst jetzt da dein Viech und. Das ist hier neben mir und kämpft mit allem. Das ist für mich alles sehr unbefriedigend. Übrigens auch der Freitag war für mich eher merkwürdig. Ach, jetzt wieder raus. weil ich habe das ja mitbekommen, ich habe das Spiel ja live gesehen, ich habe aber die Explosion nicht gehört, weiß ich nicht, habe ich mich nicht so sehr konzentriert. Ja, und habe halt also, das. Ich habe das mit Lilly geguckt, das Spiel, paradoxerweise, keine Ahnung, warum die Fußball guckt. Und das hat, also sie hat wieder irgendwas Bubble Witch oder so gespielt, deswegen ist das immer, kann man sie immer ganz gut für sowas animieren. Da hat's geknallt und da hat Lilly gesagt, was war das denn? Ich so, weiß nicht, ganz schön lauter Böller da im Stadion oder so. Und dann vier Minuten, glaube ich, später noch viel lauterer Knall. Da habe ich gesagt, das ist schon komisch gewesen. So habe ich es noch nicht gehört im Fernsehen, irgendwelche Ultras, die da irgendwie was in die Luft jagen. Also das war schon krass. Und da hat zum ersten Mal dieser nicht Tom Bartels. Wer hat das WM-Finale moderiert? Ja, ich komme jetzt auch nicht der drauf. Der hat zum ersten Mal einen guten Satz gesagt, nämlich... Das ist Tom Bartels. Nee, der ist bei RTL. Oder ist das... Das ist Tom Bartels. Tom Bartels, ne? Ja, Tom Bartels. Der hat nämlich gesagt, liebe Zuschauer, ich fühle mich mit der Situation gerade ein wenig überfordert. Und da habe ich mir gedacht, das kannst du ruhig mal sagen. Das ist eine Situation, die du, glaube ich, als Sportkommentator so nicht einfach verknusen kannst. Wenn dir irgendein Affe ins Ohr sagt, ja, da sind gerade 3 Handgranaten in die Luft gegangen und ein paar Tote sind hier vorm Stadion. Da würde ich auch erstmal denken, oh, das ist ja jetzt unangenehm. Das fand ich ganz gut, das hat er gut gemacht. Und natürlich hat Tom Bartels auch sehr gut unser Intro für Wir hätten 2-11 eingesprochen. Das hat er hervorragend gemacht, dann nochmal danke an Tom. Nee, aber das war für mich dann natürlich auch erstmal merkwürdig, so mitzubekommen, hier wurden 3 Bomben in Paris gezündet, eine davon in der Nähe des Stadions, und das Schlimme waren ja dann die Bilder nach dem Spiel, als dann wirklich da die Menschen in Panik auf das Feld, aufs Spielfeld gerannt sind. Und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, ich weiß, das werden jetzt viele verwerflich finden. Ich finde es jetzt schon verwerflich. Als ich dann so gelesen habe, 13 Tote, habe ich mir wieder gedacht, so, oh Mann, jetzt machen sie da wieder eine riesen Nummer draus. War echt schlimm, aber es sind jetzt wahrscheinlich 2, 3 total Geisteskranke gewesen, die jetzt hier mordend durch Paris ziehen. Und ich wollte das nicht gleich wieder auf diese Terrorschiene schieben lassen, weil ich mir manchmal auch denke, wären es jetzt keine Moslems, dann würde man wahrscheinlich von Amokläufern sprechen, die einfach psychisch krank sind oder so. Und dann, ich wusste ja am Anfang nicht, wie viel das dann letzten Endes werden, wie viel Tote und wie das alles abgelaufen ist. Aber das ist halt auch das, was sich jetzt in den letzten Jahren bei mir so eingeschlichen hat, dass wirklich aus jeder Kleinigkeit versucht wird, gleich irgendwas Riesengroßes zu machen. Und ich dachte halt auch zuerst, jetzt wartet doch erstmal ab, ob das wirklich irgendwelche Terroristen waren oder ob es halt nur Geisteskranke sind, das kann ja auch mal sein, weißt du? So. Ich hab diese Nacht, also das hört sich jetzt so bedeutungsschwanger an und als wenn das 9/11 Volume 2 wäre, aber ich hab die Nacht relativ intensiv wahrgenommen. Das war die erste Nacht, wo ich mal Black Ops schön spielen konnte. So, ich dachte, wo du alleine ohne Licht im Bett schlafen musstest oder so. Ja. Und dann saß ich hier in meinem kleinen Arbeitszimmer und habe auf dem Rechner habe ich N24 und BBC so immer angehabt und habe dann geguckt und ARD dann auch noch oder weiß nicht, wo das lief, ZDF, ich glaube ARD. Und dann habe ich das so ein bisschen verfolgt und dann poppten ja wirklich so die Ereignisse auf. Ich habe nebenbei dann immer weitergezockt und das habe ich dann bis 2, 2:30 habe ich das so verfolgt. Und das war schon, ich fand es in dem Moment, als ich dann immer wieder die neuen Updates gehört habe oder mitbekommen habe, fand ich das schon krass. Und ich habe dann auch, als ich dann ins Bett gegangen bin, kurz Lilly gesagt, hier sind dann doch irgendwie, zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, waren es 100 Tote? Nee, 30 erst, ne, nachts um 3. Mhm. Ja, es waren zunächst so immer so um die 30, weil man ja nicht wusste, was in diesem Bataclan passiert ist. Und klar, die Bilder sind dann auch krass, die dann Le Monde veröffentlicht hat. Ja. Wenn du halt da die Leute plötzlich rausrennen, siehst du auf dem Boden, siehst du halt Leute, die sich da noch mit letzter Kraft, sag ich mal, irgendwie bemerkbar machen können, aber wahrscheinlich es nicht geschafft haben. Das ist alles, natürlich, es ist schrecklich, aber dennoch müssen wir... Ich verstehe, was du meinst und ich verstehe deine Müdigkeit darüber, aber das war halt so mein Empfinden in diesem Moment, in dieser Nacht, und das fand ich schon krass so. Das war krass, aber was ich dann auch noch immer so schwachsinnig finde, sind danach so Berichte wie, wir müssen mit weiteren Terroranschlägen rechnen. Ja, ach nee, echt? Auch Deutschland ist gefährdet. Ach, das gibt's ja gar nicht. Ja, und dann natürlich immer der Oberhammer. Auch 2 Deutsche unter den Opfern. Ja. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Mhm. Das kritisieren ganz viele. Ich finde es halt immer so merkwürdig, weil das in dem Moment so lächerlich ist, weil man uns einerseits das so verkaufen wollte, das ist nicht nur ein Anschlag auf Frankreich, sondern auf uns alle, aber man dann dennoch unbedingt diese 2 Deutschen hervorheben muss. Das glaube ich gar nicht, dass man dann dennoch da nochmal dieses deutsche Ding da reinballern wollen würde, weil ich glaube, das ist einfach nur eine News, die du einfach bringen musst als Journalist. Also es ist nicht so, als wenn mich das jetzt, oh Mensch, 2 Deutsche, verdammte Schweine. So war es jetzt natürlich nicht bei mir, aber ach, guck an, 2 Deutsche. Registriert, gespeichert, okay. Aber ich bin schon der Meinung, dass irgendein News-Sender das sagen muss, wie viele Deutsche darunter waren. Nicht aus dem Grund, oh Mensch, hier die Deutschen sind auch persönlich betroffen, sondern dass man es einfach sagen muss, aus Pflicht. Ich glaube nicht, dass da jetzt man unbedingt das noch verwässern wollte. Nicht, dass es ein Anschlag gegen Europa und die Welt war, sondern auch gegen Deutschland. Also das muss man, glaube ich, sagen, wie viele Deutsche darunter waren. Mir wurde das dann irgendwie gefühlt zu oft thematisiert. Ja, wie gesagt, es war für mich halt auch wirklich so, dass ich mir das angeguckt habe und dachte, also es wirkte halt nicht wie kann man es am besten ausdrücken? Also auf mich wirkt das immer nicht, als ob die diese Medien, die da so auf betroffen machen, wirklich betroffen sind, auf keinen sondern Fall. Nee. Das irgendwie so die Na, das gehört doch aber auch dazu. N24 gehört Axel Springer, heißt ab nächstes Jahr Welt TV. Ja, aber Moment, N24, NTV ist RTL. Das sind einfach nur Sender, die um Einschaltquoten buhlen. Dazu gehört natürlich auch, dass so eine Tatjana oben mit ihren aufgeblasenen Titten da sitzt und einen oft betroffen macht. Das ist ja völlig klar, weil, oh Mensch, das ist so eindringlich, da sind so menschliche News, die da verarbeitet werden, da bleibe ich sitzen. Das ist ein Business, Alter. Was die jetzt damit machen, ist ja im Endeffekt auch so ein bisschen diese Attentäter zu glorifizieren. Guck natürlich. Mal, diesen Kasper da mit seiner Kaspermütze, der jetzt da durch die Weltpresse gehypt wird und seine Videos werden plötzlich rausgekramt, wo er irgendwelche Leichen hinter seinem Pickup hinterherzieht und so. Ich meine, wenn ich jetzt noch Zweifel hätte, also wenn ich selber schon, sag ich mal, in so einem Milieu drin wäre und vielleicht schon mit dem Gedanken spiele, sowas zu tun, dann würde mich das unter Umständen ja noch beflügeln, weil ich dann so einen gewissen Star-Status erreiche. Mhm, zwar einen fraglich, aber eigentlich wäre doch die richtige Umgehensweise damit ignorieren. Also nicht ignorieren, dass es wer, also die Leute, die es getan haben, die sollte man ignorieren. Natürlich muss man darüber berichten, dass es einen Anschlag in Paris gab, aber ich habe immer das Gefühl, dass das natürlich auch ein Ansporn sein kann für irgendwelche Verblendeten, die vielleicht jetzt gar nicht irgendwie in Syrien rumgammeln, sondern die jetzt hier sitzen und sich missverstanden fühlen und weißt du, einfach so ein bisschen Zivilversager sind, dass die sich denken, komm, dann nutze ich wenigstens hier noch so eine Plattform für meinen Abgang oder so. Also, ja. Das, was man ja auch bei Amokläufern oft sagt, dass die auch Bock haben auf diesen Fame, den sie da nochmal bekommen, nachdem sie da irgendwelche schlimmen Taten verübt haben. Du, sag mal, wie mache ich denn hier bei YouTube, jetzt mal ein ernstes Thema, wie kann ich dir denn hier, weißt du was, leck mich am Arsch, ich schick dir jetzt mal einen Videolink und dann sage ich dir einfach die Minute, ja? Ja, aber man kann ihn nicht hören. Ja, dann macht's keinen Sinn. Dann macht's nämlich keinen Sinn. Aber dann gucken wir uns das gleich nochmal an. Ja, das ist das große Problem. Man kann ihn nicht hören. Ich habe die Technik so weit runtergefahren, dass man sich hier nur eben auf ganz das einfach aus dem Grund, dass man das nicht abhören kann. Weil auch nämlich, dass diesen Podcast so wenig wie möglich, so wenig Menschen wie möglich hören. Abhören. Ja. Hey, aber ich bin gespannt, was das für die Zukunft bedeutet, weil ich mache mir natürlich gleich wieder Sorgen, dass unsere Freiheit nicht von den Terroristen hier beschnitten wird, sondern wieder von unseren Politikern, die das natürlich jetzt wieder hervorragend ausnutzen können, um den ein oder anderen neuen Paragraphen irgendwo einzupflegen. Ja. Ja. Denke ich mir halt auch immer so, ja, alle schreien jetzt, dass wir Zeichen setzen sollen für unsere Freiheit und so und sowas wie Netzneutralität hat keine alte Sau interessiert. Ja. Da wurde meine Freiheit deutlich stärker beschnitten als durch einen Terroranschlag in Paris. Ich weiß, jetzt werden viele sagen, das kann man doch so nicht sagen. Sehe ich aber so. Ich sehe es leider Gottes so. Also das Ding ist halt, wenn du da unten Krieg führst, wird es Opfer geben. Damit muss man halt rechnen. Und leider Gottes ist es in der heutigen Zeit so, dass die Kriege nicht mehr so geführt werden wie früher auf einem Schlachtfeld, sondern von unserer Seite aus werden sie mit Drohnen geführt und von der anderen Seite aus mit Selbstmordattentätern. Das ist eine komische Verschiebung des Schlachtfelds, sage ich jetzt mal, und eine ekelhafte, weil natürlich sind die Zivilisten diejenigen, die am wenigsten dafür können. Es ist ja so absurd, also ja, um was es da eigentlich geht, ist so absurd, dass man, das kann ich gar nicht richtig im Kopf laden. Also das, weißt du, dass ich mir darüber Gedanken machen muss, ob man jetzt irgendwelche Religion oder irgendeinen Glauben diskreditiert, ja. Und das dann dazu führt, dass sich Moslems denken, jetzt schlage ich aber mal zurück. Das ist eine Denkweise, da drehe ich ab. Also, so, Ricky, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hoden, mal richtig schön auf den Tisch legen, ausrollen lassen, Thema ist durch. Na gut. Weißt du, worauf ich mich richtig freue? Fasching? Ich komme aus Niedersachsen, du. Wir werden alle, bei uns heißen die ja Faschisten, die Fasching machen. Wir werden alle hingerichtet. Was gibt's bei uns nicht? Jeder Wichser, der sich hier verkleidet, wird erschossen. Weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Du wohnst ja gar nicht hier, du weißt es ja dementsprechend gar nicht. Deswegen sage ich ja, ich weiß es nicht. Ich sag's dir ja deswegen. Ja, Gott sei Dank. Ich freu was freust du dich denn? Auf die morgen startende Netflix-Serie Jessica Jones. Kennst du? Ja, ich kenne den Trailer. ich hab Bock. Ich kenne nur die rudimentäre Hintergrundgeschichte, dass sie irgendwie unterwegs war mit ihrer Familie, einen Autounfall hatte und mit so einem Militärkonvoi zusammen gecrashed ist, der irgendwie radioaktives Material dabei hatte und da dann ihre Kräfte bekommen hat. So, das ist so das die Baseline, die ich von Jessica Jones habe. Und ich fand den Trailer, fand ich schon gut. Mir hat das Spaß gemacht. Ich freue mich drauf. Guckst du es dir an? Nee, ich habe kein Netflix. Ach ja. Ja, ich brauche kein Netflix. Ich habe nur Sky. Mhm. Nee, Netflix und was gibt's denn noch? Amazon Prime und so, das habe ich alles abbestellt. Brauche ich nicht. Wenn ich Sky habe, brauche ich nichts Zusätzliches noch. Weil da gibt's natürlich für mich so viele Sachen. Ja. Das natürlich gibt's auch Serien jetzt bei Sky oder bei Netflix oder bei Amazon, die ich mir angucken würde. Aber dafür extra nochmal 10 Euro im Monat zu bezahlen, sehe ich irgendwie nicht ein. Oh gut, das ist natürlich verständlich. Dann, ganz ehrlich sagen. Das nächste Ding, Ricky, ich habe mir Call of Duty Black Ops 3 geholt. Ja, jetzt will ich natürlich wissen, ist es wirklich so gut, wie IGN behauptet oder nicht? Also, ich habe Advanced Warfare, war doch der letzte Teil, ne? Mhm. Gespielt. Das war der letzte, davor war Ghost. Habe ich gespielt. Katastrophe. Ghost, das schlechteste ever. Dann die Modern Warfare, alle drei, fand ich alle drei super. Der erste Teil möglicherweise das beste Call of Duty. World at War, großartiges Spiel. Ich sage mal, Modern Warfare 1, World at War und jetzt kommt's, vielleicht noch der erste Black Ops Teil und dann kommt schon Black Ops 3. Großartig. Ich finde es großartig. Überragend, wirklich. Story habe ich bisher... Das ist bei mir schon über die Jahrzehnte so gewesen. Die teile ich mir mal so ein bisschen ein, die Story, die Kampagne. Ist schon die erste Mission. Ich habe, glaube ich, zwei Missionen erst gespielt. Macht Bock. Ist wie immer ein bisschen verworren, die ganze Geschichte. Grafisch ist das wirklich alles sehr, sehr gut. Das ist ja nie so bahnbrechend bei Activision, was die da machen. Aber man merkt wirklich wieder, Treyarch ist das ultimative Call of Duty Studio. Sie haben wieder ein Brett hier abgeliefert. Story fand ich bisher ganz ganz witzig, die zwei Missionen, die ich gespielt habe. Wenn man die ja durch hat, die ja wirklich 7 bis 8 Stunden gehen soll, die Story, dann kann man die ganze Geschichte nochmal mit Zombies durchspielen. Finde ich ganz geil. Und dann gibt es natürlich wieder den normalen Zombie-Modus, der dieses Mal in Chicago, glaube ich, der 20er Jahre spielt. Brett. Großartig, Ricky. Shadows of Evil heißt die Geschichte. Großartig. Der normale Zombie-Modus, wie man ihn kennt, aber im 20er Jahre gewandt. Großartig, großartig. Wirklich toll. Und, Ricky, jetzt kommst du als Gaming-Journalist. Ja, wie ist denn das Prunkstück dieser Software? Wie ist denn der Multiplayer? Da sage ich, superb. Sie haben natürlich überall sich die schönsten Filetstückchen bei Titanfall geklaut und aus den alten Call of Duty schön zusammengeklaubt und rausgekommen ist ein perfekter Multiplayer. Großartig. Ich habe in dieser Nacht, als das in Paris passiert ist, habe ich wirklich nur Nuketown gespielt. Das ist so eine Kult-Map, die Treyarch in den ganzen drei Black Ops-Teilen immer wieder aufdröselt und das ist einfach so geil. Das ist so schön. Das macht so Bock. Ricky, ich kann dir sagen, Black Ops 3 ein Brett. Ich bin so glücklich, wirklich, ich bin heilfroh, dass ich mir diese scheiß Battlefront nicht geholt habe. Denn ich alles, was ich jetzt sehe und lese, ist wirklich alles eher extremst mäh, aber Black Ops 3, ein Umfangbrett, dass ich das mal über ein Call of Duty sage, phänomenal. Ich bedanke mich. Ich werde es mir auch irgendwann holen. Irgendwann holst du mir mal für einen schmalen Taler. Ich werde so schnell. Für 30 Euro. Ja, holst du mal. Ich werde so schnell nicht abgeben. Lass uns dann mal die Koop-Kampagne spielen. Ich habe die erste Mission auch schon im Koop gespielt mit drei anderen Fremden. Oh. Und das ist wirklich toll. Das ist halt für einen Koop ausgelegt, wie die ganzen Halos und so. Jetzt, ich glaube, die letzten beiden waren ja wirklich so ausgelegt. Das ist wirklich geil, wo ich gerade von Halo spreche. Halo, hast du mitbekommen? Ich habe was mitbekommen. Mehr. Ach so, ja. Mehr. Es ist so kein System-Seller mehr. Ja, Moment. Die haben aber im Oktober waren sie die weltweit am meistverkaufte Konsole, die Xbox One. Und das kann man ja auch so ein bisschen auf Halo abschieben. Kann man nicht, nee. Wieso? Weil das Spiel sich ja nicht so oft verkauft hat. Ja, aber es war ja dann dabei. Nee, ja, das Bundle ist auch nicht auf Platz 1 immer gewesen. Aber Xbox hat ja sonst das keine Sonne gesehen gegen die PS4. Hat einen Schub gegeben. Die haben einen Price Drop gemacht und das 350er Bundle ging wohl durch die Decke. Und jetzt in Großbritannien 63.000 verkaufte Einheiten von Rise of the Tomb Raider. Das ist, ja, das ist wenig. Beschämend. Ja, aber das Spiel soll ja sehr, sehr gut sein. Spiel fantastisch. Ich freue mich dann nächstes Jahr. Die Konsole ist halt scheiße. Wenn wir dann, hä? Die Konsole ist halt scheiße. Oder ja, nicht so geil wie eine PS4. Deswegen, also die. Richtig, richtig. Sehr offensichtlich den Konsolenkrieg verloren. Man weiß zwar nicht, was in 5 Jahren ist, aber Stand heute. Also jetzt hat mein nächster Kumpel von mir, der immer Xbox gespielt hat, also Xbox 360, hat sich jetzt auch eine PS4 geholt. Ja. Das ist jetzt dann der dritte, mit mir gesehen, der vierte. Ja. Und wenn ich dich noch dazu zähle, bist du der fünfte. Genau. Also ich kenne eigentlich niemanden, der, ich kenne wirklich niemanden, von 360 auf One gesprungen ist. Nee, ich kenne niemanden. Ich aber. Und Dennis. Dennis und noch ein Kumpel, den Kevin. Ja. Und der hat aber dann noch eine PS4. Nee. Okay. Ja, also mich interessiert ja die PS4, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, aufgrund der niedrigen Spielepreise. Interessiert ich will mal ganz kurz zurück zu diesem Time-Exclusive-Ding, bevor du dein Ding hier jetzt rausballerst. Okay. Weil Tomb Raider, wann kommt es jetzt für PS4? Na, ich dachte Ende 2016. Herbst 2016, ne? Ja, und für PC irgendwie im April oder sowas. Ja, das ja, genau. Und da denke ich mir, das ist mit Sicherheit, da hat Microsoft bestimmt richtig viel Schotter für blank gemacht, dass das Ding Time-Exclusive ist. Aber ich denke mir, ich hätte schon gerne das Rise of the Tomb Raider, aber jetzt mal ganz im Ernst. Das Spiel kommt zu einem so dermaßen ungünstigen Zeitpunkt, dass ich überhaupt keine Mangelerscheinung habe. Ich denke mir, Alter, ich habe jetzt Black Ops 3, was überraschenderweise phänomenal ist und so viel Spiel beinhaltet, wo ich mir denke, ja, okay, dann beiß ich halt in den sauren Apfel und spiele erst nächstes Jahr Rise of the Tomb Raider. Na und? Dann hast du noch Fallout 4, was jetzt zwar uns nicht so sehr interessiert, aber dennoch natürlich eine absolute Granate ist auf dem Spielemarkt. Battlefront, meinetwegen. Battlefront wird auch durch die Decke gehen. Also klar, es fehlt jetzt nicht unbedingt an Spielmaterial für die PS4. Ich habe mir gestern den Season Pass für Drive Club gekauft. Für 6 Euro. Schön. Da hat sich das Warten gelohnt. Ja. Ich habe ja die ganze Zeit schon mit dem Gedanken gespielt, weil ich ja Drive Club so für zwischendurch immer ganz nett finde, außer dass natürlich die Server nicht funktionieren. Auch gestern habe ich eine Stunde gespielt und die Hälfte der Zeit ging der Server wieder nicht. Das ist halt echt unfassbar, nach über einem Jahr, aber egal. Aber falls jemand Bock hat, Drive Club zu spielen und auf alle Autos Lust hat, 6,50 kostet gerade der Season Pass. Ich glaube, das ist ein guter Deal. Ja. Kann man mal machen. Man hat ja auch nur 20 Euro in der Regel für das Spiel bezahlt. Also. Warum haben wir eigentlich, kann man das im Koop irgendwie spielen oder kann man da was Multiplayer wichsen? Ja, man kann halt rennen. Man kann Rennen aufmachen und da gegeneinander fahren, auch noch mit anderen Leuten. Ja. Ich mache das dann und wann, aber das Problem ist, ich spiele zu unregelmäßig und selbst als ich regelmäßig gespielt habe, habe ich schon kaum eine Sonne gesehen gegen die Cracks, die da bei den Multiplayer-Rennen mitfahren. Übrigens, das könnte für mich auch ein Grund sein, warum Gran Turismo bei mir nicht zieht. Ich habe das Gefühl, dass wenn du dir da keinen richtigen Stuhl mit Lenkrad und so zulegst und wirklich nicht ab ersten Tag fährst, dann wird es eine relativ öde Angelegenheit werden. Ja, also GT2, Gran Turismo 2, damals auf der PlayStation 1, da hänge ich hinter wie ein absoluter Suchti. Naja, aber das Neue ist ja jetzt, wenn ich das richtig verstehe, ausschließlich, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich auf Multiplayer richtige mit Rennen ausgelegt. Gewinnen, ne? Gewinne. Offiziell unter der FIA, unter dem FIA-Banner. Also das gilt letzten Endes, oder kann man sagen, das ist die erste offizielle Online-Weltmeisterschaft oder Meisterschaft. Ja. Also die jetzt einfach nicht nur so Fantasie-Meisterschaft ist, sondern... Das ja, ne? Genau, GT Sport. Das kann man im Prinzip selbst dranhängen, das S, ob man möchte oder nicht. Ich glaube, Sport heißt das, ja. Es sieht halt ziemlich geil aus, ist ja alles gar keine Frage. Das, was man bis jetzt gesehen hat, sieht geil aus. Man kann auch davon ausgehen, dass das Spiel der Hammer werden wird. Ja. Aber was mich halt abschreckt, ist dann wieder, dass vermutlich meine Qualitäten am Knüppel nicht ausreichen. Die Qualitäten am Knüppel. Das ist das große Problem, schon seit längerem bei dir. Und ich habe noch ein Problem, ich komme nicht mehr vom Batman weg. Ja, hast du erzählt. Ich habe es ja schon lange durch jetzt und spiele dennoch da weiter. Ich kann nicht aufhören, ich kann es dir überhaupt nicht sagen, warum. Ich habe jetzt alle Riddler-Rätsel. Echt, hast du geschafft? Ja, nee, noch nicht alle, aber ich habe alle, pass auf, ich habe diese Mission gespielt und dann hast du die Mission vom Riddler durchgespielt? Nee. Die habe ich komplett durchgespielt und dann sagt er zu dir, ja, wenn du mich besiegen willst, musst du alle 256 Rätsel lösen. Und da habe ich gedacht, fuck it, ich versuch's und jetzt mache ich damit rum. Das macht mir jetzt so einen Heidenspaß, dieses Spiel, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also die ersten paar Tage, da war ich wirklich noch nicht ganz so begeistert und habe mir gedacht, oh, jetzt quäl ich bloß durch diese scheiß Story durch und dann weg mit dem Ding. Und jetzt bin ich süchtig nach diesem Spiel, wirklich süchtig. Das ist, also ich glaube wirklich, dass, ein Famous Second Son bleibt bei mir auf der 1. Aber dann ist es die 2. Ich find's geiler als GTA. Ja, so schön. Bei GTA habe ich nach dem Storyende ausgemacht. Da habe ich keinen Bock mehr gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe Arkham Knight auch durch und ich fand es auch wirklich schönes Spiel. Aber ich hatte da jetzt nicht so die Ambition, diese ganzen Sidequests irgendwie zu lösen. Ich wollte es am Anfang auch nicht machen, aber dann habe ich, welche habe ich denn dann zuerst gemacht? Also ich habe nicht den Riddler zuerst komplett durchgemacht, sondern irgendeine andere. Ich habe die ganzen Firefly-Dinger gemacht. Ja, die sind ja relativ leicht, da muss ja nur immer so zum... Ich habe die jetzt noch nicht probiert, muss man ja nicht immer nur zu so einer Rauchsäule fliegen und den dann irgendwie da mit dem Auto verfolgen oder so? Genau. Ja, ich habe die noch nicht angefangen. Ich hab halt nur mal... Du kannst ja dann immer in der Info dann lesen, was da jetzt auf die letzten beiden gefühlt waren gar nicht so einfach, aber es waren halt nicht so viele. Das hat mich halt dazu animiert, das zu machen. Ja, also ist phänomenal. Sollte sich irgendjemand noch nicht Batman geshoppt haben... Das gibt es mittlerweile für 25€. Das sollte man definitiv gespielt haben, das Spiel. Ja. Und jetzt kam ja gestern die letzte Episode Game of Thrones raus. Ich habe mir den Season Pass damals geholt. Ich find's gut. Es soll zwar nicht so den richtigen emotionalen Abschluss geben, habe ich schon gehört. Aber ich freue mich drauf. Ich wollte es gestern spielen, aber dann kam irgendwas dazwischen. Ich freue mich. Ich bin da ich habe am Anfang, als praktisch die erste Episode rauskam, eine Review gehört, da hieß es, wenn ihr die Serie noch gucken wollt und sie noch nicht gesehen habt, Es spielt dann, zwischen 2 und 3, dann solltet ihr das Spiel nicht spielen. Ja. Und daran habe ich mich dann jetzt auch erstmal gehalten, weil ich möchte das irgendwann mal anfangen, Game of Thrones, aber es kribbelt dann immer noch nicht ausreichend genug. Und vielleicht scheiße ich einfach drauf und ziehe mir dann. Lad dir mal die erste Episode von Resident Evil Revelations 2 runter. Die ist gerade umsonst und die können wir dann mal im Koop spielen. Kann ich mal machen. Ich habe mir damals auf Twitch den ganzen Käse angeguckt. Da gab es ja dann jede Woche eine neue Folge. Und war nicht so mein Ding. Ja, aber lad mal runter. Kostet doch nichts. Ja, ich weiß. Außer Zeit. Das ist ja immer das große Problem. Ja, Walking Dead will ich auch unbedingt weiterspielen, aber Batman ist größer. Kommt ja jetzt das so ein kleines Standalone-Ding raus, ne, für Walking Dead. Stimmt, mit Michonne. Michonne. Ja. Aber irgendwie nur wenige Teile, 3 oder so. Ja, ich glaube. Ja, irgendwie. Ja, das interessiert mich aber auch, wie sie das wieder umsetzen. Doch, da habe ich auch Bock drauf, auf jeden Fall. So. War sonst irgendwas in der Welt, das wir jetzt hier noch thematisieren müssen? PES 2016, da gibt es zur EM 2016 einen kostenlosen DLC. Hast du das mitbekommen? Mit allen EM-Stadien und Mannschaften, glaube ich. Wie kosten das gerade? Ich glaube, 26 habe ich neulich. Richtig billig wieder. Ja, ist eigentlich bescheuert, dass man sich nicht von vornherein auf PES festlegt. Aber gut, ich komme nach Hause und dann spiele ich doch immer noch mal 2-3 Partien FIFA. Siehste? Guck mal gerade wieder meinen Wunschzettel durch. Ganz oben natürlich EA Sports UFC 2. Da wurde ja EA jetzt gefragt, ob man Ronda Rousey auf dem Cover lässt. Da habe ich mir auch so gedacht, alles klar. Battlefront ist bei mir auf der Liste, aber natürlich als Spiel für einen schmalen Taler. Uncharted, das war ja mal richtig billig diese Woche. Ja. Nathan Drake Collection habe ich aber nicht zugeschlagen. PES 2016, Mafia 3. Oh, da kann ich ganz kaum abwarten. Ja. Ich guck gerade WWE 2K16. Mit einer soliden 3,5-Sterne-Bewertung. Bei Amazon. Ja, 26 5-Sterne und 14 1-Sterne. Ja, bekommt aber in der Presse relativ gute Bewertung und ich bin ganz ehrlich, greife ich zu, wenn's für einen schmalen Taler rauskommt. Zahle ich maximal 20€ für. Ja, ich bin bei 25 dabei. Okay. F1 2015, ist auch für mich ein 20€-Spiel. Need for Speed. Also, ich glaube, dass das Spiel Spaß machen würde, wenn nicht dieses ganze Gelaber zwischendrin wäre. Ja. das nervt ja jeden und was wohl auch tierisch nerven muss, wenn du da halt irgendwelche Rennen fährst, dass sich dann irgendwelche Idioten anrufen und dich mit irgendwelchen anderen Quests oder so volllabern. Das ist wieder so, ich überlege gerade, bei welchem Spiel hatte ich das auch, also was war denn das nochmal? War das bei GTA so? Nee, bei GTA war das nicht so schlimm. Aber ich hatte auch irgend so ein Spiel, The Crew, da ruft doch auch immer irgendein Trottel an. Da denke ich mir auch mal, meine Fresse, das geht einem ja überhaupt nicht auf den Sack. der Rest kommt alles erst später raus, Ghost Recon, Hitman, das interessiert mich auch, aber da warte ich erstmal ab, das wird ja auch so etappenweise veröffentlicht. Wie hast du jetzt die letzten Tage, ich habe sehr, sehr viele Podcasts gehört, unter anderem auch auf ein Bier, da ging es nur um Fallout 4, das wurde ja teilweise ganz schön zerrissen, ne? Also Fallout 4, pass auf, ich habe es sofort auf die Wunschliste gesetzt, als ich den ersten Trailer damals gesehen habe und mir halt auch Podcasts angehört habe und viele von dieser Reihe geschwärmt haben. Und ich wurde immer skeptischer, umso mehr ich über das Spiel erfahren habe. Ja. Und als ich dann die Reviews gehört habe und Leute gesagt haben, das ist ein tolles Spiel, aber man muss damit klarkommen, das ist halt ein Bethesda-Spiel und es hat hier Probleme und da Probleme und hier sind Bugs und da funktioniert was nicht richtig. Da habe ich mir gedacht, Alter, ihr habt ja nicht mal Tassen im Schrank. Was ihr gerade sagt ist, dass das Spiel eigentlich total verbuggt ist und scheiße, aber weil es halt irgendwie eine Reihe ist, die euch euer Leben lang begleitet hat, muss man das jetzt irgendwie glorifizieren. Richtig. So kommt das für mich rüber. Und dann habe ich es direkt runtergeschmissen, weil nichts an diesem Spiel hat mich wirklich angemacht oder so. Ja. Das sieht scheiße aus meiner Sicht. Absolut. Das sieht aus wie ein PS3-Spiel. Also da ist nichts, wo ich so denke, oh, das musst du unbedingt mal auf einer PS4 gesehen haben. Richtig. Und die Fehler, die es wohl zu haben scheint, sind für mich so eklatant, dass ich sage, nee, da gibt's zu viele andere Spiele, die mir besser gefallen, die ich mir dann erstmal vorher hole. Selbst ein Ghost würde ich mir da vorher holen. Was? Call of Duty Ghosts. Das will ich unbedingt. Ich will einfach diese Call of Duties, die auf PS4 dann rauskamen, alle gespielt haben, zumindest die Stories. Weil da bin ich jetzt Gamer, Chris. Da bin ich jetzt Gamer. Ja, dann hol dir Black Ops 3 unbedingt zügig, dann zocken wir die im Koop. Ja, es muss noch ein bisschen billiger werden, dann schlage ich echt zu. Es ist wirklich ein tolles Spiel. Ich habe selbst The Witcher und Phantom Pain auch noch auf dem Wunschzettel. Das mache ich, wenn ich dann irgendwann mal Gliedmaßen verloren habe und mehr Zeit zum Spielen. Ja, nee, ich glaube, sonst ist echt auch nichts weiter. Also Fallout, das macht mich überhaupt nicht an. Genauso wie Battlefront jetzt ist, ich weiß nicht. Also mir hat das gefallen, die Beta hat mir ganz gut gefallen. Aber das wäre mir jetzt nicht 60, 70 Euro wert. Also macht Spaß, klar, aber ich denke, dass ich, wenn ich einen Shooter will, jetzt aktuell mit Black Ops 3 besser fahre. Da hast du das dicke Paket, du. Da hast du das dicke, fette Paket. Und jetzt habe ich auch ein Video gesehen zu diesen Luftkämpfen da. Gibt ja so einen Modus bei Battlefront, wo du nur Luftkämpfe machst. Und das ist ja wohl auch völlig lame. Ist das nicht das, wo man irgendwie nicht mal den X-Wing oder wie heißen die Dinger? Ja, genau. X-Fighter oder so. X-Wing. Dass man den nicht mal steuern kann oder so? Oder wie war das? Oder dass das geht. Was war denn das dann? Irgendwie so eine Einschränkung gab es, entweder nicht steuern oder die Waffen nicht selber abschießen. Irgendwas habe ich da gehört, was viele jetzt nicht so besonders geil fanden bei diesem. Das ist ja so eine Verfolgungsjagd, kann man sagen. Ja, Dogfights, ne, heißen, ja. Wobei man da so viel Geiles mit anstellen könnte, richtig, oder? Naja, müssen wir mal abwarten. Aber du hast es ja abbestellt, richtig? Ich habe es abbestellt, ja. Gut. Ich habe es abbestellt, vehement. Und habe auch absolut aufs richtige Pferd gesetzt. Unter Protest. Hä? Unter Protest hast du abgestellt. Unter Protest, genau. Was ich mir noch überlegt habe, das jetzt gerade eben, man kann, hast du einen Amazon-Wunschzettel? Ja. Packst du da jeden Tag was drauf? Oder jede Woche? Nee. Aber ich packe eigentlich jede Woche was auf meinen Wunschzettel. Wir können ja abschließend dann immer noch mal so gucken, ob es da was gibt, was man erwähnen kann. Denn ich habe was auf meinen Wunschzettel gepackt, was man unbedingt erwähnen muss. Ja. Den Lucky Kitty Keramik Katzenbrunnen in Weiß. Mhm. Für 54,90, Chris. Das ist ein Katzenbrunnen. Ja. Da läuft dann praktisch die ganze Zeit Wasser und plätschert so vor sich hin, weil das animiert die Katze eher zu trinken. Und da gibt's natürlich gute und schlechte. Und der Lucky Kitty Keramik Katzenbrunnen in Weiß ist das Prunkstück unter den Keramik Katzenbrunnen. Den gibt's für 54,90 Grad bei Amazon. Ja. Finde ich, ist auch ein guter Preis für so einen Lucky Kitty Keramik Katzenbrunnen in Weiß. Und den habe ich mir auf den Wunschzettel getan. Dann habe ich mir auf den Wunschzettel gepackt den Anker PowerPort 10. Ja. Kennst du das Ding? Das ist hat nichts mit Katzen zu tun. Das ist so ein Hub für USB-Stecker, den man an eine ganz normale Steckdose anschließen kann. Ja, ja. Also nicht an einem Computer. Nee. Der hat einen Ein- und Ausschalter und dann kannst du da 10 USB-Geräte gleichzeitig mitladen. Ist natürlich hervorragend, wenn man so wie du oder ich zu Hause mehrere Apple-Geräte hat und nicht immer nach so einer scheiß Buchse da suchen muss, wo man gerade einlochen kann. Toll. Empfehle ich auch. Melli hat sich die Tamaris Eleanor Shopping-Tasche auf den Wunschzettel getan. Mhm. Ich glaube, das fällt jetzt nicht in die Kategorie erwähnenswert. Was habe ich sonst noch hier? Bücher habe ich. Oh, ich habe mir 3 neue Bücher auf dem Wunschzettel. Willst du wissen, welche? Ja, bitte. From the Fields to the Garden. The Life of Stitch Duran. Oh, ja. Ja. Stitch, der berühmte Cutman. Also die meisten werden den aus Wladimir Klitschkos Ecke kennen. Soll ein sehr gutes Buch sein. Habe ich mir mal draufgetan. Dann etwas Trauriges. Oh. Das Auschwitz-Album. Die Geschichte eines Transports. Auch das. Ein Feel-Good-Book, ne? Ja, es ist ein Bilderbuch. Auch das noch, ja. Ja, also von Yad Vashem. Ich trottel. Das ist doch, Yad Vashem ist doch die Gedenkstätte. Ich dachte, jetzt steht hier der Name. Da habe ich das erste genommen, was so ähnlich aussieht wie ein Name. Aber egal, also von einem Fotografen, wie heißt Bella Gutermann? Bella Gutermann. Ja. Ja, das habe ich mir draufgepackt. Und Ronda Rouseys Buch, My Fight, Your Fight. Das habe ich auch. Das habe ich mir auch draufgetan. Das habe ich, ja. Ja, ist mir aber noch zu teuer. Na, mein Gott. So, ja. Dann gehen wir jetzt ins Bett. Dann habe ich mir auf den Wunschzettel Hitparaden aus den letzten Jahrzehnten draufgetan. Den Dual DT210 USB-Plattenspieler. Dann ein mobiles Hintergrundsystem mit weißem Baumwolltuch. Auf Mias Wunschzettel habe ich mir die Philips Sonicare Schallzahnbürste für Kinder in Türkis draufgepackt. Und Chris, das wird dich besonders interessieren, das Playmobil-Beleuchtungsset für neues Puppenhaus. Gott sei Dank. Moment, schön, das freut mich. Da das ja war's richtig, dann. Hä? Das war's dann. Schön. Da können ja alle Zuhörer da mal richtig dir ein paar Geschenke machen. Nee, ich nehme keine Geschenke an. Na gut, ich schon. Aber meine Wunschliste könnt ihr leer kaufen und mir vermachen. Nee, das habe ich nicht nötig. Behaltet mal euer Geld. Nee, ich habe das nötig. Behaltet mal nicht euer Geld. Behaltet mal euer Geld. So, jetzt aber husch ins Bettchen. Ja, tschüss. Tschüss.